Deutschlandfunk. Hörspiel. Fräulein Arbeit zum Fleischstand. Fräulein A, bitte zum Fleischstand. Fräulein A. Annas zweite Erschaffung der Welt. Ein Hörspiel von Lothar Trolle. Genau, so ist es. Sag doch mal, wem gehört denn eigentlich die Katze? Na, die gehört uns. Was, ihr habt eine Katze? Ja, wir haben eine Katze. Also ich weiß nicht. Ich hätte mal keine Katze halten. Ja, wir halten die auch bloß wegen der Mäuse. Ach, Sie haben Mäuse? Nee, wir haben keine Mäuse. Nö. Ich denke, Sie haben Mäuse. Schau, seit wir die Katze haben, haben wir keine Mäuse mehr. Aber, bitte. Aber. Danke. Wenn Sie keine Mäuse mehr haben, das verstehe ich nicht. Dann brauchen Sie doch auch keine Katze mehr. Fräulein A, bitte zum Fleischstand. Ja, wir haben doch keine Kinder und da brauchen wir die Katze. Fräulein A, bitte zum Fleischstand. Bitte. Fräulein A, bitte zum Fleischstand. Fräulein A, bitte zum Fleischstand. Also kann man davon ausgehen, Fräulein A. Fräulein A ist einer von den grün, blau, rot gekittelten Engeln, die frühmorgens kurz vor 8 Uhr mit der Kasse unterm Arm, in der ausreichend Wechselgeld ist, an die ihnen zugewiesenen Kassen treten, die nie mehr als 2 Minuten benötigen, um alle Vorbereitungen zu treffen, Laufband vor der Kasse anschalten, Bon in die Kasse einlegen, Funktionstüchtigkeit der Kasse, des Scanners überprüfen und so weiter, gerüstet zu sein, wenn frühmorgens kurz vor 8. Punkt 8. Der Markt geöffnet wird und kurz danach der erste Kunde, die erste Kundin mit ihrem Einkaufswagen Hela schrie in dem Traum, den die Verkäuferin einmal träumte, die Hexe und schlug mit ihrer Peitsche ein auf den Herrn, den sie mit seinem vollen Einkaufswagen nachts über die Dächer der Stadt jagte, an die Kasse tritt, damit nun seinen Anfang nimmt, was das Fräulein A. und so die anderen Engel auch am heutigen Tag, nur unterbrochen von der Mittagspause und den anderen Pausen und den längeren Intermezzi, in denen sie der Kollegin beim Nachfüllen der Regale helfen muss, sie aushelfen muss am Fleischstand, beim Wegschaffen des Leerguts und so weiter beschäftigen wird, in dem Verschlag hinter der Kasse auf dem Drehstuhl wartet sie, dass der Kunde, die Kundin, das, was er, sie da in seinem Einkaufswagen liegen hat, abstellt auf das Laufband vor dem Scanner, damit das Band, das Abgestellte, in den Griffbereich ihrer linken, rechten Hand schiebt und sie zufassen kann und sie die einzelnen Artikel so über den Scanner führt, dass der deren Schlüsselnummer entziffern kann. Schließlich drückt sie auf die Abschlusstaste des Scanners und wartet, dass der den Preis ausdruckt, entnimmt dem Scanner den Kassenbon, benennt dem Kunden der Kundin den Preis. Nimmt das Geld des Kunden der Kundin entgegen, öffnet die Kasse des Scanners, verteilt das Geld in die einzelnen Fächer der Kasse, entnimmt der Kasse das Wechselgeld, rechnet das dem Kunden vor und öffnet danach mit dem Drücken der entsprechenden Tastenfolge den Scanner für die nächste Kassierung. Und öffnet danach mit dem Drücken der entsprechenden Tastenfolge den Scanner für die nächste Kassierung. Das ist nun der Ort, von dem man annehmen kann, dass in ihm das Fräulein A und natürlich auch das Fräulein B und das Fräulein C während ihres 8,5-Stunden-Tages dem Himmel am nächsten sind. Und es ist schon erstaunlich, zu welch überraschenden Auftritten, Monologen, diese doch etwas triste Szenerie des Supermarktes benutzt wird. Geht's denn so, wenn man fragen darf? Ja. Danke. Es geht. Ja, da geht's. Sagen Sie mal, wohnen Sie in der Bergstraße? Ja, unten. Ne, ich frage nur. Naja, wir wohnen in der Bergstraße. Aber unten. Wo wohnen Sie denn da? In der Fertsch. In der Fertsch? Ja, in der Fertsch. So. Dann müssen Sie das wissen. In der Fertsch, sagen Sie mal, das ist doch die Ecke, wo die, ne, wo die Sommerleute wohnen, ne? Ja. Ist doch die Ecke, oder? Ja, ja, ja. Aber unten? Danke. Zwischen dem Mann. Was? Na, der kann einem leid tun. Warum denn? Was ist denn los? Das sind die Jalousien runter. Was? Ja, echt. Ja, das sind, ich sage Ihnen, das sind diese modernen Eheirrungen, ne? Weil der Sohn war bei der Bank, ja? Ja, ich glaube, ja, ja. Ja, ja. Und die haben sich irgendwie nie vertragen, nie, ja, so richtig. Und das war so eine Art moderne Ehe. Moderne Ehe. Ja, so modern. Und die haben eben, also die Sommerleute, ne, die hat die Sachen gepackt und die ist fort. Ja, bei Nacht und Nebel. Ja, und wenn sowas... Die ist mit einem jungen Kerl durchgebrannt. Nee. Ja, ein ganz junger Kerl. Nee. Ja. Und die hat die ganze Wohnung ausgeräumt und ich glaube, eine Bockleiter oder so ein Zeug hat sie da gelassen, ja. Alles leer. Sommerladen? Ja, die Sommerladen. Ist wirklich wahr. Naja, ich meine. Tja. Ja. Sachen, die ist ihrem Mann durch die Lappen gegangen. Ne? Die hat echt die ganze Wohnung ausgeräumt. Ich glaube, außer die Bockleiter war. Na, also. Was, die Sommerleiten? Ja. Mit der habst du erst vor 5 Minuten geredet. Die hat sich da erst vor 5 Minuten von mir ein Kuchenblech geborgt. Die Sommerleiten? Echt, die Sommerleiten? Natürlich. Die ist nicht fort. Warum sollen die auch durchbrennen? Die ist doch ein Herz und eine Seele mit ihrem Mann. Ne. Und sag, warum haben sie denn die Jalousien runter? Na, weil sie den Gardinen waschen. Ah, sehen Sie. Sehen Sie, ich hab's mir bald gedacht. Ne? Da ist irgendwas nicht im Lot. Dem Himmel am nächsten ist also auch der Ort, der Raum, der Umkleideraum des Supermarktes, den eben jetzt Fräulein A. betritt, eigentlich nur, um sich am Waschbecken die Hände zu waschen. Um sich am Waschbecken die Hände zu waschen und dann anfängt, mit ihrem Spiegelbild zu reden. Zunächst unverfänglich, fast leise anfängt. Nee, Spaß macht's gerade nicht, die Hände immer nach unten zu halten, ins Kalte. Und zu warten, bis die gnädige Frau so freundlich ist, ihre dementsprechenden Wünsche zu äußern. Und nun beweist, dass in ihm noch ganz andere Talente als die freundliche Verkäuferin vom Fleischstand zu sein, Schlummern, indem es da vor dem Spiegel im Aufenthaltsraum der Belegschaft eines Supermarktes anfängt zu improvisieren. Und dann hätte ich noch gerne etwas von der Lende. Aber bitte nicht so fett. Ja, wenn's Roulade sein muss, aber dann bitte vom Rind. Ja, belassen Sie es meinetwegen bei den 800. Um anschließend fortzufahren, wie es begonnen hatte, ganz unverfänglich, ganz, ganz leise. Und da kommt keiner, der die Hoffnung macht, dass auch anderes Leben möglich ist. Und nun wirklich Theater spielt? Durch Nacht und Nebel, der Retter ist gekommen? Ich finde in meinem Kopf keinen Menschen, hoch oder niedrig, Pfaff oder Messner, was so eine Sache gemacht hätte wie ich. Schlagen Sie mich nicht. Ich habe meinen armen Vater umgebracht mit Gottes Hilfe und möge die heilige, unbefleckte Mutter für ihn beten. Ja, so eine macht sie gern Komplimente. Das ist ein tapferer Bursche. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Sie verstehen einen Liebeszauber? Und würde da eine Beleidigung stattfinden, wenn ich Sie frage, ob Sie noch frei sind? Wie sollte eine lieblich schöne Frau wie du einsam sein, wenn alle Männer zusammenströmen müssen, dass sie die Süße deiner Stimme hören und schon die ganz kleinen Kinder müssen sich an deinen Rock hängen, wenn du über die Straße gehst? Um sich danach im Gespräch mit ihrem Spiegelbild einem ganz anderen Thema zuzuwenden. Tja, von was träumt denn nun das Fräulein Verkäuferin? Hat sie nun der gnädigen Frau die Rindsroulade abgewogen und eingepackt und nun Zeit, hinter dem Ladentisch den Kopf auf die Hände zu stützen und zuzugucken, wie die gnädige Frau mit der Lende und den 800 Gramm Rindsroulade nach drüben geht zu dem Regal, wo die Kosmetikartikel stehen? Ich, was meine Wenigkeit betrifft, spazierte gestern Nachmittag gegen 1:30, als ich zuguckte, wie eine meiner Kundinnen sich langsam entfernte aus Richtung des Kühltruhenbereichs, aber eine andere bedrohlich näher kam, durch einen Park, der eigentlich nur aus ein paar Bäumen bestand und einem Teich, um den ein breiter Kiesweg führte und vielleicht deswegen, weil es mich vielleicht langweilte, zum wievielten Mal auf demselben Kiesweg um denselben Teich zu gehen, setzte ich mich auf einer der Bänke, die da an dem Weg standen und guckte von der Bank aus den Schwänen zu, die vor mir auf dem Teich schwammen und immer wieder ihre Hälse in das Wasser steckten. Und spätestens hier hat sie begriffen, dass man den richtigen Tonfall für schwierige Repliken zu finden, diese auf einer Probe nicht oft genug wiederholen kann. Diese auf einer Probe nicht oft genug wiederholen kann und setzt dann ihre Erzählung fort. Mit einem Mal. Die Kundin, die bei mir gekauft hatte, war nun aus meinem Blickfeld verschwunden, während die andere da immer näher kam, kam mir vor, als ob einer der Schwäne vom Teich aus ständig nur auf mich guckt. Schenkte ich dem zuerst keinerlei Beachtung, stand ich nun trotzdem auf, ging ein paar Schritt weiter und setzte mich auf einer der nächststehenden Bänke. Doch da, die erste Kundin stellte sich nun mit ihrem Einkaufswagen vorn an einer der Kassen an, während die andere Halt gemacht hatte drüben vor dem Regal mit den Gewürzen, konnte ich es schon sehen. Der Schwan, der mich die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen hatte, löste sich von seiner Gruppe und kam nun langsam auf mich zugeschwommen. Meine Kundin stand vor dem Gewürzregal und von mir aus war nicht zu sehen, nach welchem Gewürz sie das Regal absuchte. Und ich ahnte, was gleich passieren würde und was dann auch passierte. Ich blieb sitzen auf der Bank und dann war es plötzlich dunkel und kein Mensch kam mehr den Kiesweg entlang. Und vor mir, auf dem Wasser im Dunkeln mit seinem weißen Fieder deutlich zu sehen, war nur noch mein Schwan, der mich immer im Blick behielt und auf dem Wasser kleine Kreise schwimmend immer näher kam. Und meine Kundin hatte endlich, was sie suchte, gefunden, nahm die kleine Tüte aus dem Regal und legte sie zu den anderen Artikeln in ihren Einkaufswagen. Und mein Schwan, da... Und mein Schwan da auf dem Teich kam im Dunkeln ans Ufer rangeschwommen, stieg aus dem Wasser, richtete sich da am Ufer kurz auf, schlug ein paar Mal mit den Flügeln, kletterte die Uferböschung nach oben und da war... es soweit. Nun waren es für meine Kundin nur noch wenige Schritte, bis sie vor mir an der anderen Seite vom Ladentisch stand. Ich stehe von der Bank auf, gehe hinter die Bank ins Gebüsch, knöpfe mir, während mir nicht entgeht, dass der Schwan mir nachwatschelt, den Mantel auf, fasse mir unter den Rock und entledige mich meines Schlüpfers, hebe danach den Rock, lege mich hinter der Bank vor dem Gebüsch und links auf den Boden und lasse mir gefallen. Und nun zeigt sie, dass sie bei ihren Übungen durchaus etwas gelernt hat, denn nun den Tonfall wieder zu verändern, fällt ihr jetzt durchaus nicht mehr schwer. Guten Tag, gnädige Frau. Sie wünschen? Und bringt nun rasch ihre Erzählung zum Abschluss. Dass ein Schwan nun auf mich klettert, auf mir herumtrampelt, den Schnabel aufreißt und mir ins Gesicht zischt. Doch da spüre ich bereits, wie der Schwan mir zwischen die Beine kommt, wie er in mich kommt. Um danach nochmals auf die Ausgangssituation ihres Berichts hinzuweisen. Ja, gnädige Frau, gerne. Und setzt auf einer Platte des Elektrokochers Wasser für eine Tasse Kaffee auf. Wasser für eine Tasse Kaffee auf, um die Minuten, die es dauert, bis das Wasser kocht, zu benutzen, nicht nur lustlos in den herumliegenden Zeitungen und Illustrierten zu blättern. Nein, es scheint tatsächlich einen Weg zu finden, zumindest für einige Augenblicke aus dieser etwas tristen Szenerie wieder zu verschwinden. Sie, Fräulein A., improvisiert vor dem Spiegel ihrer Spindtür. Erstens, ca. 6,3 Meter. Unsere Heldin als ein 5-jähriges Mädchen, als ein etwa 5-jähriges Mädchen geht, in der Hand einen Spiegel durch die Zimmer ihrer elterlichen Wohnung. Ein Spiegel durch die Zimmer ihrer elterlichen Wohnung, durch den Garten hinter ihrem Elternhaus, bleibt nach jedem zweiten Schritt stehen, betrachtet sich da in dem kleinen Handspiegel. Betrachtet sich da in dem kleinen Handspiegel, lacht, weint. Zweitens, circa 4,1 Meter. In Druckbuchstaben der Titel des Films. Im Spiegel. Der Titel des Films. Im Spiegel. Drittens, ca. 5,1 Meter. Die Heldin, nun 20 Jahre später, als junge Frau in ihrem Schlafzimmer, auf ihrem Sessel, der keine Rücklehne hat, vor ihrem dreiflügeligen Trumeau, betrachtet ihr Ebenbild da vor sich im Spiegel, hebt ihre rechte, linke Hand, sieht dabei zu, wie die da im Spiegel ihre rechte, linke Hand hebt, steht auf, und geht einige Schritte seitwärts, guckt sich um und stellt fest, auch die andere ist nun zur Seite gegangen und hat sich wie sie auf die Bettkante gesetzt. Viertens, circa 4 Meter. Unsere Heldin sitzt nun wieder vor ihrem Trumeau, mustert dieses fremde Augenpaar da vor sich im Spiegel, Ewigkeiten scheinen zu vergehen. Fünftens, circa 4,2 Meter. An einem beliebigen Tag, an dem die Sonne durch die Fenster scheint, betritt unsere Heldin im Hauskleid ihr Schlafzimmer, nimmt Platz vor ihrem Trumeau und registriert, auch sie, ihre Rivalin, ist frisch und frei im Hauskleid ins Schlafzimmer getreten und hat drüben nun ebenfalls vor dem Spiegel Platz genommen. Erneut belauern sich die beiden Frauen minutenlang voller Kampfeslust, bis unsere Heldin aufsteht, nach drüben zum Klavier geht und mit einem Blick voller Triumph hinüber zu ihr, die es aushalten muss in dieser lautlosen Welt der Spiegelbilder, fängt sie an, auf dem Klavier die schönsten Melodien zu fantasieren. Sechstens, 5,3 Meter. Unsere Heldin betritt mit einem fremden Mann das eheliche Schlafzimmer, flegelt sich auf das Bett und nötigt den jungen Mann, neben ihr Platz zu nehmen. Ihr Triumph, als sie sieht, auch sie, drüben, muss sich nun gefallen lassen, dass der fremde junge Mann sich neben sie auf das Bett legt, nun auch über sie herfällt Auch ihr da drüben, die Kleider vom Leib zerrt. Und auch bei ihr kommt keine Hilfe, obwohl sich ihr Mund zu einem Schrei. Obwohl sich ihr Mund zu einem Schrei verzerrt. Siebentens. Unsere Heldin, nun erneut vor dem Trumeau sitzend, es ist sehr dunkel im Schlafzimmer und darum sind im Spiegel von der anderen nur die Augen zu erkennen. Oh, die beiden Augenpaare, wie die sich da in der Dunkelheit mustern. Und keiner gelingt es, sich aus dem Bann der anderen zu lösen. Streng und herausfordernd mustern sich beide. Doch diesmal ist es unsere Heldin, die dem Befehl der anderen gehorcht und nun von ihrem Sessel, weil das auch drüben die andere tut, aufsteht, doch schon zwingt die andere, die nur als schemenhafter Schatten im Spiegel zu erkennen ist, sie einen Schritt näher an den Spiegel zu treten, unsere Heldin, ihr beide Hände entgegenzustrecken. Ogleich werden die Rivalinnen sich an den Händen fassen. Ogleich werden sich ihre Münder berühren zu einem grauenhaften Kuss. Ogleich wird diese andere, unsere Heldin, zu sich hinüberziehen in diese Welt der stummen Ebenbilder, der dumpfen, dahindämmernden Schatten, die nichts sehen, nichts hören, nicht mehr die Kraft haben zum Atmen und darauf warten, dass ein Wesen aus der Menschenwelt vor einen Spiegel tritt, damit sie rasch in seine Gestalt schlüpfen, mit seinen Augen sehen, mit ungeahnten Kräften atmen. Hört die Stimme oben im Lautsprecher, die der Belegschaft gerade mitteilt, wie sie, er, mit der Arbeit der Belegschaft unzufrieden ist, dass das Regal in der Fleischabteilung nicht nachgefüllt wurde, obwohl sie, er, es heute früh schon angewiesen hatte, dass sie, er, immer noch darauf wartet, dass jemand den Bereich des Gemüsestandes kehrt. Erinnert sich am frühen Nachmittag vor den Postkarten, die da die Türen ihres Spinds schmücken. Geirrt hat sich die Taube. Sie irrte sich. Um in den Norden zu kommen, flog sie in den Süden. Ein Weizenfeld hielt sie für Wasser. Geirrt hat sich die Taube. Glaubte, das Meer ist der Himmel, die Nacht der Morgen. Geirrt hat sich die Taube. Und die Sterne wären Tau, die Sonnenglut Schneegestöber. Geirrt hat sich die Taube. Dein Rock wäre eine Bluse, dein Herz ihr Haus. Geirrt hat sich die Taube. Schlief sie ein am Ufer, da oben auf dem Zweig des Baums. Wie leicht das Fliegen ist, wie leicht. Mehr musst du nicht tun, als aufzupassen, dass der Boden deinen Fuß nicht erreicht. Wie leicht das Fliegen ist, wie leicht. Das Meer, das Meer, einzig das Meer. Warum, Vater, brachtest du mich in die Stadt? Warum rissest du mich fort vom Meer? Das Meer, das Meer, einzig das Meer. Im Traum zerrt die Flut an meinem Herzen, als wollte sie es entführen. Das Meer, das Meer, einzig das Meer. Warum, Vater, brachtest du mich hierher? Warum, Vater, brachtest du mich hierher? Das macht ihr nicht noch einmal, uns fast 2 Stunden an der Kasse sitzen lassen. Das gibt's in keiner anderen Filiale. Und da wundert er sich noch, wenn abends in der Kasse 70 Pfennig fehlen. Da müssen sie eben jemand mehr einstellen, wenn im Lager die Kräfte nicht reichen. Thank you. eigentlich her? Willst du nach Capri? Weder ja noch nein. Wo ist bloß der Spiegel? Ich mag dich lieber ohne Hut und Zigarre. Oh ja, ich lache mich tot. Egal ob die Martin, du bist eher der Esel Martin. Die Abenteuer des Esels Martin. Er ging nach Bagdad, sich einen fliegenden Teppich zu kaufen und fand einen wunderschönen. Er setzte sich darauf, der Teppich fliegt nicht. Der Händler sagt, kein Wunder. Hörst du? Man darf nicht an einen Esel denken. Martin will nicht an einen Esel denken, doch schon denkt er dran und der Teppich fliegt nicht. Das sagte ich doch. Bist du fertig? Weil du ein Esel bist. Antworte und steh nicht so herum. Richtig. Du mir auch. Geh nach Capri, ich habe keine Lust. Ja, ich dachte eben an etwas. Du bist so seltsam, was ist? Nichts ist los, ich sag dann nur, du bist ein Esel. Hallo Mama, ruf mich morgen wieder an. Bist du total bekloppt, dir zu sagen, ich sei weg? Aber ich, nochmal und ich lass mich scheiden. Ich schlaf auf dem Sofa, warum? Von jetzt ab jede Nacht, ärgere dich nicht. Mich stört das offene Fenster. Nein, du sagtest doch, du erstickst. Tausende schlafen getrennt und lieben sich. Lass mich vorbei. Jetzt nicht mehr. Ich bin wie vorher. Red nicht so. Bitte, ich will mich nicht streiten. Warum? Du bist doch blöd, wahr? Komm her, du liebst mich nicht mehr. Warum, warum? Ein Beispiel. Ehrlich, ich kann bei offenem Fenster nicht schlafen. Ich brauche Ruhe, Dunkelheit, ich schwöre dir. Du bist so unruhig, wächst mich dauernd. Ich schlafe nun an allein. Du bist ein Arsch. Ganz zärtlich, du bist ein Arsch. Dann hör zu. Die junge Frau. Ohne Kopfbedeckung. In einer Schürze. Das Haar streng nach hinten gekämmt. Steht an der Straße. Die Zehen des einen Fußes ohne Strumpf. Auf der Bordsteinkante. In der Hand den Schuh, guckte sie hingebungsvoll hinein. Holt die Pappeinlage heraus und sucht den Nagel, der ihr wehgetan hat. Ein Bogen Packpapier, zerknautscht, etwa so groß und massiv wie ein Mann. Treibt vor dem Wind her, Hals über Kopf, die Straße lang. Da kommt ein Auto und Fatsch, fährt drüber hin, quetscht es ganz zu Boden. Du, ich, ein Mann, wäre dann nicht wieder aufgestanden, doch es blieb nicht liegen, erhob sich. Ließ sich weitertreiben, vom Wind, Hals über Kopf. Ein Schrubber, Eimer, Wischlappen, Besen und Kehrschaufel. Hauptrequisiten sind, wenn mit der Arbeit Schluss ist, ein Schrubber, Eimer, Wischlappen, Besen und Kehrschaufel. Und doch, ein Frühjahr lang war ich die schönste von der ganzen Stoffabteilung, flüstert sich vor dem Spiegel. Denn es hat noch nie ein hübsches Weib gegeben, das nicht in einem Spiegel Gesichter geschnitten hat. Flüstert sich vor dem Spiegel solche Geständnisse zu. Siehst du da meinen Fuß? Ja, sehe ich. Und gefällt er dir? Ja, sehr. Meine Knöchel, magst du die auch? Ja, ja. Magst du auch meine Knie? Ja. Sehr. Und meine Schenkel? Ja. etwas her. Und meinen Hintern? Kannst du den auch sehen? Ja. Und gefällt er dir? Ja. Und meinen Busen? Magst du den auch? Und mein Haar? Und was liebst du mehr? Meine Brüste oder meine Brustwarzen? Und wie findest du meine Schulter? Und hier das Haar unter meinen Achselhöhlen? Und das hier unter meinen Augen? Singt beim Ausfegen, Auswischen solche Lieder. Schrubber beiseite, setzt sich. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, hey Figaro, you better watch it. There she was, standing in the corner. The lights were on. Her discs were revolving. Setzt sich eine Krone auf und fängt an. Ich will Taten tun. Jetzt noch nicht, was doch Taten, die die Welt erschrecken. Und fängt an, dort, in dieser etwas tristen Szenerie, zu improvisieren. Ich, wenn ich dieser König Lear gewesen wäre, ich hätte schon gewusst, was ich würde mir dann doch der Tag zu lang mache, um meinen Töchtern nicht lästig zu werden. Kissen unterm Arm, dann hin. Dann hin zum Fenster? Fensterflügel weit auf, Kissen aufs Fensterbrett und dann hätte Frau König Lear sich ins Fenster gefläzt und wäre es ihr dann zu viel geworden, immer nur nach unten zu gucken auf die Straße und auf das, was da unten passiert, wäre es losgegangen mit dem Rufen. Hey, Sie da, junger Mann. Ja, Sie, junger Mann, mit der Aktentasche unterm Arm, der sich nun so tief ins Gesicht gezogen hat und unbedingt Schritt halten will mit den anderen. Junger Mann, wohin? Junger Mann, nun fassen Sie schon Mut. Nehmen Sie keine Rücksicht da, den anderen den Weg zu versperren. Treten Sie schon die Bordsteinkante an und halten Sie Ausschau, wer da nach Ihnen ruft. Junger Mann! Sind Ihnen die Stunden dieses Nachmittags nicht zu schade, um Nebensächlichkeiten hinterherzulaufen, junger Mann? Hallo! Bleiben Sie doch stehen! Hallo! Fräulein! Ja, Sie da! Die bestaunt wird mit den Augen einer in Verzückung geratenen Männerwelt. Ja, Fräulein! Wer pfeift Ihnen denn von seinem Fenster hinterher? Ich bin's doch! Ihr König! Nur keine Angst, mein Fräulein, es fällt schon keinem auf. Verlangsamen Sie jetzt Ihre Schritte, treten Sie jetzt aus dem Gedränge der Fußgänger heraus, um jetzt eine Kehrtwendung zu machen und nach drüben zum Eingangstor des Palastes zu gehen, Fräulein. Die Wache ist schon informiert. Keiner hält Sie auf, wenn Sie beim Treppensteigen zwei Stufen auf einmal nehmen, um jetzt zu Ihrem König zu kommen. Oben im Palast, vierter Stock, Zimmer 413, Fräulein. Das ist ein Befehl. Ihr König will weinen vor Glück. Küsst er in dieser Nacht die Innenseite ihrer Schenkel, wühlt er sich mit seiner Glatze ein in ihren Schoß, Fräulein. Wo bleiben Sie? Fräulein! Fräulein! Und ändert danach den Tonfall ihrer Stimme und deutet so an? Und deutet so an, dass sie durchaus zu wissen glaubt, dieser König Lear, um einigem zu entgehen, hätte sich an wen wenden sollen? Hallo, Kinder. Ihr Regens, Goneril's, Cordelias, nun reißt euch schon los von den Händen eurer Mütter. Und ihr da drüben, lasst den Ball rollen, wohin er will. Es ruft euch euer König. Nun fallt schon her über diesen Palast mit Gekreisch. In Scharen strömt durch die königlichen Treppenhäuser, die königlichen Korridore, die königlichen Spiegelsäle, bis ihr euren König gefunden habt. Denn ihr, Kinder, sollt mir helfen, die elektrische Eisenbahn oben vom Boden zu holen. Meine Töchter sind alberne Gänse. Frag ich sie, kommt, spielen wir mit der elektrischen Eisenbahn, kichern sie los und erklären mich für verrückt. Doch wir, Kinder, wir holen uns heute vom Boden nicht nur die elektrische Eisenbahn, sondern auch sämtliche Puppenstuben, Grammophone, Pferdeställe, Rollschuhe, schaukeln auf allen Schaukelpferden, spritzen aus allen Wasserpistolen, spielen mit allen Zinnsoldaten. Das, Kinder, wünscht ihr euch doch schon lange, einmal mit dem Spielzeug eures Königs zu spielen. Und sind wir vom Spielen müde, gehen wir nach unten in den Keller und suchen Aladins Wunderlampe, die Schuhe vom kleinen Muck. Und finden wir dann das goldene Schlüsselchen, schließen wir alle Truhen und Schränke auf und stecken unsere Arme bis zu den Ellbogen in all das Gold, die Juwelen, Aktien, Papiere. Kinder, es ruft euch euer König. Wo bleibt ihr? Hört ich jetzt von dort unten einen Jubelschrei? Fräulein Arthur, Arthur Kasse 3. Fräulein Arthur, Abrechnung. Oder handelt es sich bei diesem geheimnisvollen Fräulein A. eher um... Und auf sie scheint sich auch das stärkste Interesse des Herrn zu richten, dessen Ansagen man von frühmorgens an über den Lautsprecher hören konnte. A. zur Abrechnung, bitte. Fräulein A. zur Personalabteilung. Und am Schluss, wenn sich nun auch der letzte der blau-grün-rot gekittelten Engel umgezogen hat, und nun längst auf dem Heimweg ist, ruft diese Stimme oben im Lautsprecher immer noch nach dem Fräulein. Ah, bitte in mein Büro. Fräulein A., ein Kunde hat sich beschwert. Es gäbe keine freien Einkaufswagen mehr. Doch der junge Mann, obwohl er sie mit allen erdenklichen Kosenamen bedacht, findet bei der Angebeteten nur wenig Gehör. Und wie heißt dieses Fräulein A. nun wirklich? Adela? Adelberte? Adele? Adelgund? Oder vielleicht sogar Adriane? Sie jedenfalls versteht es offensichtlich am geschicktesten, sich von der Arbeit zu entfernen und eine Pause einzulegen, in der es diesem Fräulein A. immer gelingt, ihren eigenen Interessen zu folgen. In jeder Pause mit einem Kuli, einem Stück Kreide, die Türen der Spinde ringsum die Wände voll zu kritzeln. Und dieses Bild sollte dem Hörer möglichst unvergesslich bleiben, dass er, betritt er morgen, übermorgen, wieder einen, seinen Supermarkt, ein Provisorium betreten hat, auf dem er, ist er da mit dem Einkaufswagen unterwegs zwischen den Regalreihen, stellt er sich mit anderen vor einer Kasse an, mit denen hinter den Kassen, denen, die da vor den Regalen knien und die Fächer auffüllen, mit einem Transporter voller leerer Kartons sich an ihm vorbeiquetschen, dass er mit denen hinter den Kassen dahintreibt auf einer endlosen Wasserfläche, auf die unaufhörlich Regen niederrauscht, der nicht nachlässt, auch wenn er bereits seit 40 Tagen andauert, sondern sogar noch an Heftigkeit zunimmt, sodass ringsum das Wasser ohne Aussicht auf Änderung immer höher steigt, mit Sprüchen, Gleichnissen, Prophezeiungen wie diesen. Auch das noch, fluchte Noah, als er von der Bugspitze ihres Schiffes aus sehen konnte. Da, auf dem Fels. Da, auf dem Fels, der ungefähr 30 Meter Steuerbord vor ihrem Schiff aus dem Wasser ragt, steht ein Vogel, der anstelle eines Schnabels das Gesicht eines etwa 13-jährigen Mädchens hat und sich statt mit Krallen, mit Fingern, wie ein Mensch sie hat, an dem Gestein festhält. Und wie die anderen, die inzwischen ebenfalls bemerkt hatten, ihr Schiff treibt zu auf einen Felsen, auf dem eine Sirene steht, rannte auch er von Deck in seine Kajüte im Heckraum des Schiffes, schlug dort die Tür hinter sich zu, presste beide Hände gegen die Ohren und guckte, mit dem Rücken gegen die Kajütentür gelehnt, durch das Bullauge seiner Kajüte erwartungsvoll nach draußen auf das Wasser. Warum strengt sie dich so an, dachte er dann, als Minuten später der Felsen mit der, wie er da noch hoffte, vermutlich letzten noch lebenden Tochter der Muse, Terpsichore, da draußen hinter dem Bullauge auftauchte und er sehen konnte, wie der Vogel mit dem Menschengesicht und den Menschenhänden seinen Mund unaufhörlich bewegte. Ängstlich achtete er darauf, dass er seine Hände an den Ohren ließ, wie draußen auf dem Felsen der Vogel dann den Mund ganz weit aufriss, dabei den Kopf in den Nacken legte, die Brust nach vorn drückte und in dieser Stellung sekundenlang verharrte. Sie weiß doch, dass sie sterben muss, dass sie selbst, wenn es ihr gelingt, uns hier vom Schiff zu verzaubern, mit unserem Fleisch ihren Tod bestenfalls um Tage hinauszögert. Und dann, als draußen der Fels mit der verzauberten Musentochter die Höhe seiner Kajüte erreichte und das Ungeheuer, ohne dass es dabei aufhörte, den Mund zu bewegen, seinen Blick auf ihn drin in der Kajüte richtete und sie beide sich einige Sekunden lang über das Wasser hinweg musterten, dachte Noah, die Hände immer noch in panischer Angst gegen die Ohren gepresst, sieh nur, streng dich nur an, mich bringst du nicht dazu, dass ich, hingerissen von deinen Tönen, über Bord springe, zu dir hinüberschwimme, mich mit bloßen Händen den Fels hochquäl und das nur, um oben bei dir angekommen, mich mit Freuden dir als Fraß vor die Füße zu werfen. Es dauerte Minuten, bis der Fels sich endlich aus seinem Blickfeld geschoben hatte und Noah, die Hände ließ er oben, an das Bullauge der Kajüte trat, sein Gesicht gegen das Panzerglas presste und aus dem Augenwinkel zusah, wie die da auf dem Felsen, die vergeblich um eine letzte Mahlzeit gesungen hatte, aufhörte, den Mund zu bewegen, wie sie mit offenstehendem Mund auf das sich unaufhaltsam von ihr entfernende Schiff starrte, sich dann auf der Felsenspitze aufrichtete, ein paar Mal mit den Flügeln schlug und sich dann kopfüber in das Wasser fallen ließ und sofort im Wasser verschwand und er dachte. Und er dachte, eigentlich tut sie mir leid. Hätten sie und ihre Schwester nicht mit Chore gespielt und nicht gerade in dem Augenblick, als Hades aus dem Gebüsch getreten war, Demeters Tochter mit sich zu nehmen in die Unterwelt, im selben Gebüsch Chores Ball gesucht, sodass sie und ihre Schwestern die Entführung erst bemerkten, als es zu spät war. Sie wäre jetzt immer noch unsterblich und dort, wo die sind, denen selbst die Sintflut nichts anhaben kann. Und dann, während er zurück in die Kajüte trat, und nun keine Angst mehr hatte und die Hände von den Ohren nahm und er erneut den Blick nach draußen auf das Wasser richtete, diese endlose glatte Fläche, auf die es seit Monaten ununterbrochen regnete, dachte er: Ich jedenfalls weiß, warum ich sollten wir das hier jemals überstehen, die Gegend um den Olymp meide und ich sollte mich noch einmal die Tochter eines Gottes ansprechen, mich taubstelle, beziehungsweise meines Bildes gehe, selbst wenn das Götterkind nichts anderes von mir will, als eine Weile mit mir spielen. die auf dem Schiff ahnten einiges, als sie nach einem Mittagessen an Deck ihres Schiffes kamen. Und von dort aus sehen konnten. Da, Steuerbord neben ihrem Schiff, hält sich eine Gruppe Engel flügelschlagend über Wasser. Schnattert aufgeregt aufeinander ein und zeigt mit den Fingern immer wieder auf das Wasser. Jetzt möchte ich kein Kabeljau sein, lachte Hamda auf und richtete die Aufmerksamkeit der anderen auf einen Engel, der sich etwas von der Gruppe entfernt hatte und sich dann, die anderen stellten ihr Geschnatter nun ein und richteten alle ihre Blicke auf ihn, kopfüber in das Wasser stürzen ließ. Doch bereits nach wenigen Augenblicken wieder auftauchte, jetzt mit einem Fisch in den Händen, der wild mit der Schwanzflosse um sich schlug und dem er, als wollte er den anderen damit etwas vorführen, mit einem einzigen Zupacken die Rückengräte brach. Mit einem einzigen Zupacken die Rückengräte brach, um danach den nun reglosen Fisch hinter sich auf das Wasser zu werfen. Da fluchte Noah los. Das hätte ich wissen sollen, dass denen, um das Problem Fischer zu lösen, nichts Besseres einfällt, als jedem Einzelnen die Gräte zu brechen. Ich hätte mir garantiert zweimal überlegt, ob ich ihr Angebot annehme oder nicht und mich hier einsperren lasse in diese Kiste. Oder habt ihr etwa Lust, in dieser Enge, in diesem Gestank jahrelang zu warten, bis die damit fertig sind? Und mit der Faust drohte er den Engeln, die, kaum dass der andere sich wieder zu ihnen gesellt hatte, ihr Geschnatter mit unverminderter Lautstärke fortsetzten. Doch Sam beruhigte seinen Vater. Keine Angst, wie ich die kenne, beweisen die uns bald, es gibt für sie andere Probleme, als mit solchen Silvesterbraten fertig zu werden. Und zeigte dabei auf einen Schwarm Karpfen, die neben ihrem Schiff mit den Mäulern die Wasseroberfläche abtasteten. Doch Noah hörte nicht auf zu fluchen, drohte weiter mit der Faust den Engeln, die nun laut mit ihren nass gewordenen Flügeln klatschend aufgeflattert waren, etwas entfernt einen Bogen über das Wasser flogen und dann als weiße Punkte in dem wolkenverhangenen Himmel verschwanden. Das Beste wäre, die blieben dort, wo sie hinfliegen und lassen uns und die Fische in Ruhe. Und wie begründet seine Wutausbrüche waren, konnte auch Sam sich am nächsten Morgen überzeugen. Er kam an Deck, um vor dem Füttern des Viehs noch einmal frische Luft zu schnappen. Rings um das Schiff guckten tausende Engelsköpfe aus dem Wasser, hielten Engel einen Fisch aus dem Wasser, dem sie mit einem energischen Zupacken die Rückengräte durchbrachen, um danach das Tier über ihre Schultern hinter sich auf das Wasser zu werfen, um danach tief Luft zu holen und ins Wasser abzutauchen. Siehst du jetzt, wie gut du deine Engel kennst, lachten da die Frauen Sam aus. Und Noahs Frau wurde sogar wütend, packte ihren Sohn am Hemdkragen und schüttelte ihn, bis dem die Mütze vom Kopf rutschte. Ich möchte wissen, ob deine Engel noch zu etwas anderem taugen, als für schlechtes Wetter zu sorgen und es monatelang regnen zu lassen. Und dann wimmelte es wochenlang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang rings um ihr Schiff von Engeln. Und eines Tages rief jemand auf dem Deck laut, ein Hai! Ein Hai! Neben dem Schiff hielten Engel einen Hai über Wasser und balancierten den Fisch, der fast so lang war wie das Schiff, mit bloßen Händen über dem Wasser. Wollten die den Hai töten, indem sie ihn so lange in der Luft hielten, bis er erstickt war? Doch dem Fisch schienen in der Luft Riesenkräfte zu wachsen, denn je länger ihn die Gruppe über Wasser hielt, umso heftiger schlug er mit seiner Schwanzflosse um sich, ließ Scharen von Engeln ins Wasser purzeln und dann riss das Tier das Maul ganz weit auf, krümmte sich durch und kam mit seinem Maul dem Wasser immer näher. Und da endlich piepsten neben dem Schiff Engelsstimmen los. Hilfe, Hilfe! Und von überall fielen aus dem verhangenen Himmel Engel auf das Wasser und stürzten sich sofort auf den Fisch und bald hockten auf dem Rücken des Hais Engel und drückten ihre Fingernägel in die bläulich schimmernde Haut, hingen Engel an seinen Seitenflossen, riefen Hauruck und versuchten ihm, die Flossen vom Rumpf zu brechen, saßen Engel mit gespreizten Beinen auf seiner Stirn und trommelten mit ihren Fäusten auf die Stirn des Fisches. Und dann dauerte es noch Stunden, bis den weißen Bauch nach oben gekehrt neben dem Schiff. Hai, hai. Ein Hai im Wasser. Hai im Wasser. Hai im Wasser schaukelte. Von da an nahm nur noch Sam Anteil an dem, was rings um das Schiff passierte. Sie müssen doch zu einem Ende kommen, murmelte er und stoppte mit der Armbanduhr die Abstände zwischen dem Eintauchen eines Engels ins Wasser und dessen Auftauchen, nun in den Händen einen Fisch. 10 Minuten stoppte er einmal und wusste, nun sind sie damit beschäftigt, die Bewohner der tieferen Wasserregionen zu erledigen. Doch auch Sam zuckte zusammen. Als eines Morgens oben an Deck eine Frau rief, sie sind weg, sie sind weg. Und tatsächlich, rings um das Schiff war kein einziger Engel mehr zu sehen. Noah veranlasste daraufhin ein Netz ins Wasser. Als sie nach einer Stunde das Netz an Bord gezogen hatten, konnte jeder sich überzeugen, es war leer. Die Fische hätten sie erledigt, atmete da Noah auf. Ist also doch ein Ende abzusehen. Doch Sam knotete an einen Melkeimer einen Strick und ließ den Eimer ins Wasser. Und als er den Eimer mittags an Deck zog, war das Wasser im Eimer schwarz von Wasserflöhen und Seepferdchen. Das Problem Fische hätten sie gelöst, murmelte da Sam, kniete sich neben den Eimer, krempelte sich einen Hemdsärmel hoch und dann, während er auf den Planken des Schiffes kniend, den Arm bis zum Ellbogen in den Eimer steckte und mit seiner Hand, deren Finger er gespreizt hielt, langsam durch das Wasser im Eimer fuhr, lachte er, doch wie lösen die jetzt das Problem Wasserflöhe und das Problem Seepferdchen und das Problem Venusgürtel und überhaupt das ganze Problem Hohl- und Schalentierchen? Annas zweite Erschaffung der Welt. Ein Hörspiel von Lothar Trolle. Nach dem Theaterstück Annas zweite Erschaffung der Welt oder die 81 Minuten des Fräulein A. Fräulein A, Corinna Harfuch. Fräulein B, Conny Wolter. Fräulein C, Renate Pick. Sprecher Jürgen Holz. Musik Klaus Bulert. Ton und Schnitt Peter Kainz und Wenke Decker. Regieassistenz Andreas Meinetzberger. Hörspielbearbeitung und Regie Jörg Jannings. Eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin aus dem Jahre 1997.